So beschreibt Brecht selbst die Aufführungssituation. Er wollte damit demonstrieren, wie der Hörer aktiviert und als Produzent wieder eingesetzt werden könnte. Gemäß seiner Forderung: Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, wenn er es verstände, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen. Der Rundfunk müsste demnach aus dem Lieferantentum herausgehen und den Hörer als Lieferanten organisieren.